Für mich war ein Chinese immer das, was ein Chinese zu sein hatte. Ein Individuum mit Schlitzaugen und lederner Haut von trügerischer, leberkranker Farbe. Jemand, der von weit hergekommen war, aus einem Land reich an Sagen von Drachen und weisen Mandarinen und Philosophen mit verworrenen Lehren für jede Gelegenheit. Auch wenn dieses fast idyllische Bild auf den alten Juan nur teilweise zutraf. Juan Chon ist der Vater meiner Kollegin, Teniente Patricia Chon, zuständig für Wirtschaftsdelikte. Die wunderbare Patricia. Die faszinierende Mischung aus purem Chinesen und tief dunkler Schwarzen, bei deren Anblick einem der Atem wegbleibt, der Puls in die Höhe schnellt und sich unziemliche Wünsche und Gedanken einstellen. Und die an diesem Morgen unerwartet in mein Haus einfiel. Der Schwanz der Schlange von Leonardo Padura aus dem kubanischen Spanisch von Hans-Joachim Hartstein. Bearbeitung Barbara Engelmann. Regie Thomas Leutzbach. Patricia! Mayo, hör auf, mich so anzugaffen. Was führt dich denn zu mir? Willst du mich etwa hier draußen stehen lassen? Oh, entschuldige. Scheiße, ich hab nur... Ja, komm rein. Und kümmer dich nicht um das Chaos. Ich wollte gerade putzen, weißt du? Ich hab gedacht, wenn ich schon mal Urlaub hab... Mann und Polizist. Das ist einfach zu viel für ein einziges Haus. Ja. Also, wie gesagt, ich wollte gerade... Ja? Ich schlag dir einen Deal vor. Ich mach's. Was für ein Deal? Wenn du deinen Urlaub unterbrichst und einen Fall übernimmst... Helfe ich dir beim Hausputz. Ah, abgemacht. Und was ist das für ein Fall? Bleib mir mal ein paar alte Klamotten und hol die Sachen zum Saubermachen. Gut. Sie legte ihren Aktenstapel auf den Stuhl, band mit einem Gummi ihre schwarzen Locken zusammen und knöpfte ihre Bluse auf. Mayo, keine falschen Hoffnungen. Also, hör zu. Es hat einen Mord gegeben im Chinesenviertel. 2 Stunden später war das Haus geputzt und aufgeräumt. Und ich hatte alles erfahren, was über den Mord an einem gewissen Pedro Quang bekannt war. 78 Jahre, geboren in Kanton, 1928 mit 17 Jahren nach Kuba emigriert und seitdem nur einmal in China gewesen, im letzten Jahr. Aber nach einem Monat war er wieder hier. Er hatte in einer Wäscherei gearbeitet und seine Rente betrug 92 Pesos monatlich. Er lebte allein. Unverheiratet, keine Familie. Teniente Conde, du bist von den Ermittlern der Zentrale als einziger in der Lage, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Außerdem war der Tote ein Freund meines Paten Francisco. Und ich bin sicher, dass mein Papa ihn auch kannte, obwohl er das abstreitet. Mayo, du kennst Papa. Ja. Und er kennt dich. Dein Vater würde mir also helfen. Ach, Mayo! Ich wusste doch, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. El Conde, schön, dass du mal wieder vorbeikommst. Erzähl, wie geht's dir? Gut. Ich fühle mich gut, Conde. Gymnastik, weißt du? Tai Chi. Ja. Und deine Tochter, ist sie nicht hier? Sie hat gesagt, wir würden uns heute Abend hier treffen. Sie ist verrückt, Conde. Du musst mit ihr reden. Sie kommt jeden Abend später nach Hause. Hat einen neuen Freund, viel jünger als sie. Und ich saß hier und wartete auf Patricia. Sag mal, hast du noch von dem Reiswein? Hab grünen Tee gemacht. Vertreibt die Hitze. Und die Suppe aus Eiern und Taubenfleisch ist auch so gut wie fertig. Hier, probier mal. Oh, köstlich. Juan, deine Tochter hat mich auf einen Fall angesetzt. Ein Landsmann von dir ist ermordet worden. Pedro Quang. Auf sehr seltsame Art. Ich hatte noch nie mit einem ermordeten Chinesen zu tun. Ich erzählte, was ich gesehen hatte. Die ärmliche Behausung, die wenigen schäbigen Möbel und die vielen Kartons mit nutzlosem Kram. Wenn man die Einsamkeit zeichnen wollte, dann wäre Pedro Quangs Zimmer die richtige Inspirationsquelle. Das Erste, was ich mich gefragt habe, war, warum war der Mann in China und ist nach einem Monat zurückgekommen, um wieder in diesem stinkenden Dreckloch zu hausen. Und da lag da noch der Hund, erdrosselt, um den Hals noch den Strick. Niemand weiß was. Aber bei euch Chinesen weiß man ja nie, wann ihr was nicht wisst und wann ihr es nicht wissen wollt. Jetzt gibt's Reiswein, Kunde. Er hing an einem Deckenbalken. Kannst du dir das vorstellen? Und man hat den Zeigefinger der linken Hand abgeschnitten und in seine Brust mit einer scharfen Klinge einen Kreis mit zwei sich überkreuzenden Pfeilen eingeritzt. Und in jedem Segment ein kleineres Kreuz, wie ein Pluszeichen. Sagt dir das was? Ist seltsam. Auch der Nachbar, der ihn gefunden hat, weiß nichts. Chinesen sind schweigsam. Ja, aber du hast eine Tochter bei der Polizei und weißt, was es heißt, bei der Polizei zu sein. Und sie hat mich gebeten, den Fall zu übernehmen, Huang. Du musst mir helfen. Mehr Reiswein, Kunde? Na gern. Im Chinesenviertel wird mit Kokain gedealt. Zwei Straßen entfernt von Pedro Kuangs Wohnung. Und jetzt hat es einen Toten gegeben. Die Männer mit der Lieferung wurden geschnappt, es waren Kubaner. Aber die Ermittler vermuten, dass noch weit mehr ins Land geschmuggelt wurde. Und Pedro hatte Koks? Keine Ahnung. Gefunden haben wir jedenfalls nichts. Juan, wenn du mir nicht hilfst, bleibt der Tote tot und sein Mörder lebt weiter, lacht sich schlapp und frisst Frühlingsrollen im El Mandarin. Juan John als Polizist im Chinesenviertel? Nein, Kunde, das kann ich nicht. Chinesen machen Sachen von Chinesen unter sich aus. Verstehst du? Nein. Und im Übrigen hat mir Patricia gesagt, dass du Pedro Kuang kanntest. Nur vom Sehen. Juan, bitte. Und wenn er nun gar nicht von einem Chinesen ermordet wurde, meinst du dann immer noch, dass es die Sache von Chinesen ist? Ach, Kunde. Morgen früh um 8:30 hole ich dich mit Sargento Manolo ab. Cabo John. Und sag Patricia, sie soll mich anrufen. Schaut euch das an da draußen. Dieser ganze Schmutz. Was für ein dahinsiechendes Viertel. Ja, aber als ich mit 18 von Kanton nach Kuba gekommen bin, da war das noch anders. In Kanton waren wir arm, sehr arm. Und auf Kuba konnte man verdienen. Und hier im Chinesenviertel war es sehr lebendig. Wolltest du nie zurück? Habe viel gearbeitet und immer gespart, aber es hat nicht gereicht, zurückzugehen. Meine Familie war hier, verstehst du? Meine Frau, Patricia und mein Cousin Sebastian. Aber der wollte dann in die USA, hat einen griechischen Kapitän für die Überfahrt bezahlt, mit viel, viel Geld. Aber dann habe ich nie mehr was von ihm gehört. Erst viele Jahre später. Ich ließ den Alten reden. Nie hatte ich Juan Chon so viele Wörter hintereinander sprechen hören. Alle Chinesen auf dem Schiff sind umgekommen. Sie haben sie in die Kühlräume gesteckt und als sie erfroren waren, haben sie Leichen von 19 Chinesen ins Meer geworfen, nachdem sie ihnen Geld und alles, was ihnen gehörte, abgenommen hatten. Eine traurige Geschichte. Eine sehr traurige. Und warum bist du aus deinem Viertel weggegangen? Meine Tochter sollte in einem besseren Viertel aufwachsen. Wir sind gleich da. Ich kann dir nicht versprechen, ob Francisco was über den Kreis mit den Pfeilen sagen kann. Es hat die Handschrift von San Van Kong. Aber fragen wir meinen Freund, er weiß mehr über San Van Kong als ich. Francisco Chiu. Sehr erfreut. Francisco kommt aus demselben Dorf wie ich. Wir haben lange zusammen hier in Havanna in einer Bodega gearbeitet. Und ich bin Pate von Panchito, Franciscos Sohn. Und hier ist also der Sitz der Gesellschaft Lung Kong Kung Sol. Bitte, bitte nehmen Sie Platz. Wir kommen gleich wieder. Der Ort wirkte wie die Kulisse für einen englischen Gruselfilm. Seit Jahrzehnten war hier die Zeit stehen geblieben. Die Gesellschaft siechte dahin, wie das ganze Viertel, in dem sich kein Chinese mehr angesiedelt hatte, Seit 1949 die große Revolution des großen Steuermannes Mao die Grenzen des Riesenreiches geschlossen hatte. Sag mal, hast du inzwischen rausgekriegt, ob Pedro Quang Leute kannte, die mit Koks dealen? Nein, Kunde, nein. Es ist zum Verrücktwerden. Keiner hat was gesagt, weder darüber noch über sonst etwas. Ich verstehe die verdammten Schlitzaugen nicht. Ich hätte diesen Fall nie annehmen sollen. Psst. Hast du das gesehen, Kunde? Francisco? Hm? Da drüben war jemand. Und der ist wohl gerade aus dem Fenster gesprungen. Oh. Ach, na, da war niemand. Niemand, vielleicht ein Katze. Mir blieb nichts anderes übrig, als sein Lächeln mit einem Lächeln zu beantworten. Da ich seine Hilfe brauchte, durfte ich vor allen Dingen jetzt keinen Streit über die zweibeinige Katze vom Zaun brechen, die ich gerade gesehen hatte. Wir besuchen jetzt San Van Kong. Oh, hier war noch nie Polizist. Schau dir das an, Manolo. Sieht aus wie ein Altar. Wer sind die vier auf dem Seidentuch? Ja, der mit langem Bart und dem roten Gesicht, das ist San Van Kong. San Van Kong, wie er in Kuba genannt wird. Aber Sie haben ihn nicht heilig gesprochen, wie die katholischen Heiligen, oder? Warum heißt er San Van Kong? San Van Kong wird verehrt wie ein Gott, hat als Heerführer während der Han-Dynastie die geraubten Frauen seines ältesten Bruders befreit, eine große Ruhmestat, hat Geschichte gemacht. Schau mal. Was bedeuten diese Zeichen auf den Täfelchen? Jedes Täfelchen zeigt einen Weg im Leben auf. Und das mit dem Kreis und den zwei Pfeilen bedeutet Weg in die Hölle. Und wer damit gezeichnet wird, auf den wartet alles Unglück der Lebenden und der Toten. Kann ich das Täfelchen mit dem Kreuz mal sehen? Das Täfelchen? Ja. Ja, bitte. Sieht so ähnlich aus, ist aber nicht identisch, hm? Gibt es ein Täfelchen mit jeweils einem kleinen Kreuz in jedem der vier Segmente? Nein. Nein, gibt es nicht. Seltsam. Alles sehr seltsam. Francisco, wäre es zu viel verlangt, mir dieses Täfelchen für ein paar Tage zu überlassen? Ich verspreche, ich gebe es Ihnen zurück. Nein. Sie gehören San Van Kong und... Ein Mann ist ermordet worden. Francisco. Ja. Also gut. Aber du gibst es mir zurück oder dich trifft der Fluch von San Van Kong. Weißt du was, Manolo? Wir fangen gerade erst an. Und ich habe jetzt schon die Nase gestrichen voll von den Chinesen und diesem San Van Kong. Wolltest du nicht, dass Juan dir hilft? Genau das tut er gerade. Also, Geduld. Aber wenn der Kreis mit den Pfeilen und den Kreuzen am Ende nichts mit San Van Kong zu tun hat, was hat er dann zu bedeuten? Naja, das... So, jetzt gibt's Essen. Riecht gut? Ja. Was ist das? Chinesische Hundesuppe. Also, hör mal. Na, mein Scherz. Also, das ist Weißfisch und Reis mit Ei und Kohlstreifen. Oh. Probier. Vorzüglich. Ist wirklich gut. Sag mal, Quan, dann gehörte Pedro Quang wohl vermutlich auch dieser Bruderschaft von San Van Kong. Natürlich. Und die Symbole, die sie ihm in die Brust geritzt haben. Eine abgehackte Finger. Das sieht doch ganz nach China-Mafia aus. Du siehst zu viel Filme. Im Viertel gibt's keine chinesische Mafia mehr. Nur ein Haufen alter Chinesen und ein paar kleine kubanische Gauner. Aber ich habe nachgedacht, Kunde. Ach ja? Ich war gespannt auf das Ergebnis dieser bedächtigen asiatischen Grübelei. Weißt du, man erzählt sich, dass Pedro aus China zurückkam, weil er Geld in Kuba besaß. Mhm. Er hatte für ein illegales Wettbüro im Viertel Geld eingesammelt. Und weil Chinesen gern wetten, verdienen Geldeinnehmer gut. Aber als Pedro in China war, ist das Wettbüro aufgeflogen. Glück für ihn. So kam er ohne Strafe davon. Hm. Weißt du, Chinesen verraten sich nicht gegenseitig. Ja. Noch ein bisschen Suppe? Ja, oh, gern. Immer her damit. Mit einem zufriedenen Lächeln schaute Juan Manolo und mich an und schenkte uns aus der wunderschönen, mit blauen Schlangen verzierten Suppenterrine nach. Aber es ist immer jemand bereit, einen Chinesen zu töten, der vielleicht Geld besitzt. Also ist es normal, dass man in Pedros Zimmer nicht einen Centavo gefunden hat. Aber er muss Geld besessen haben. Unter Chinesen gibt es ein heiliges Gesetz. Ja. Betrug und Verrat werden mit dem Tod bestraft. Vielleicht hat Pedro doch jemanden verraten. Ist doch jetzt ganz einfach, oder, Conde? Also ganz einfach nennst du das, Juan? Ich weiß nicht. Ach, Conde. Eine Schlange hat einen Schwanz und sie hat einen Kopf. Vom Kopf kommt man zum Schwanz und vom Schwanz kommt man zum Kopf. Aha. Pack die Schlange. Egal, wo du sie packst, immer kommst du ans andere Ende. Aber Vorsicht, wenn du die Schlange am Kopf packst, beißt sie zu. Nach diesem langen Tag mit chinesischen Enthüllungen und ersten Wagenspuren brauchte ich dringend einen kräftigen Schluck. Aber drei Bars waren geschlossen. In zweien wurden nur Zigaretten verkauft. Und die Suche auf dem Schwarzmarkt, wo es gegen verbotene amerikanische Dollars immer noch Rum gab, führte mich in eine schäbige Hinterhofwohnung in La Vibora zu Jacinto, dem Magier. Der pensionierte Lebensmittelchemiker widmete sich dem Destillieren von Alkohol auf der Basis unglaublichster Zutaten. Ich war beim Magier, Candito, hab ihm zwei Fläschchen abgeluchst. Und was brauchst du sonst noch? Ich geh zu Carlos. Nun sag schon, was willst du? Kannst du Gedanken lesen? Nein, Conde, aber ich kenne dich. Also, vielleicht kannst du mir ja mit San Fang Kong auf die Sprünge helfen, Rota. Schließlich bist du ja unser Theologe. Red keinen Scheiß, Conde. Na gut, ich bin gleich da. Schon vom Bürgersteig aus hörte ich die brasilianische Telenovela und wusste sofort, dass die Mutter vom dünnen Carlos wieder vor ihrem täglichen Fernsehdrama saß. So ließ sich ihr eigenes Schicksal wohl besser ertragen. Denn einfach war es für sie wirklich nicht, seit der Dünne im Rollstuhl saß. Bevor sie sich erheben konnte, drückte ich ihr einen Kuss auf die Stirn, nahm ihr in der Küche von dem herrlich duftenden Thunfisch, holte drei Gläser aus dem Schrank und ging zum Dünnen ins Zimmer. So, hier, Dünner. Sprühende Funken nennt unser Magier das Gesöff. Scheiße, Kunde. Was ist denn das für ein Teufelszeug? Die Spanier nennen das Tresta. Wie findest du es? Zum Kaputtgehen. Aber besser als nichts, oder? Was ist denn los, Kleiner? Ah, komplizierte Sache. Patricia, meine Kollegin, du weißt schon. Die chinesische Mulatte mit dem scharfen Hintern. Genau. Ich habe mich von ihr bequatschen lassen, einen ziemlich mysteriösen Fall zu übernehmen. Dein Urlaub? Patricia kann man einfach nichts abschlagen. Jedenfalls hat sie ihren Vater Juan Chon überredet, mir zu helfen. Und der gibt mir Nachhilfe im Umgang mit Chinesen. Und wozu das alles? Das ist eben das Komplizierte. Und genau darüber will ich ja mit dir reden. Ein toter Chinese. Ein Wettbüro. Möglicherweise kombiniert mit Drogenhandel. Dazu, wie es aussieht, Hexerei. Oder die chinesische Mafia. Man hat ihm nämlich einen Finger abgehackt und ein Kreis und ein Kreuz aus Pfeilen in die Brust geritzt. Ja, das hört sich ja gut an. Hört sich kompliziert an. Hey, hallo. Hey, und wo ist das passiert? Im Chinesenviertel. Prost, Rotter. Verdammt. Der Magier wird ja immer besser. War der früher noch schlechter? Und wie war das jetzt mit deinem chinesischen Märchenkonde? Bevor das Gebräu des Magiers meine Sinne endgültig vernebelte, versuchte ich, alles zusammenzufassen, was mir zu dem mysteriösen Mord an dem alten Chinesen einfiel. Sag mal, dieses Symbol, kannst du das nicht mal aufzeichnen? Das Stift? Also. So. Ja. So sieht das in etwa aus. Wenn du mich fragst, San Fang Kong und den ganzen Chinesenkram. Das ist ein Symbol des Palo Monte. Da wette ich drauf. Hat mit einem afrikanischen Zauberkult zu tun. Der abgeschnittene Finger wird bei einer Nganga verwendet. Was? Bei einer was? Hör zu. Wenn du was über Ngangas und Palo Monte erfahren willst, musst du mit Marcial Verona sprechen, dem alten Ngangulero, dem geachtetsten unter allen Geistersehern von Kuba. Sarabanda. Was ist das? Der Alte konnte 100 oder 200 Jahre alt sein. Er wirkte wie ein Häuptling, dem sämtliche Geschichten und Stammestraditionen auf der verrunzelten Stirn geschrieben standen. Er stand ganz oben in der Abaqua-Bruderschaft, die auf Sklavenschiffen aus dem afrikanischen Calabar nach Kuba gekommen war. Und nicht nur das. Neben dem Bild der schwarzen kubanischen Schutzheiligen prangte das Diplom des Großen Rates der kubanischen Freimaurer. Marcial war Meister des 33. Grades und genau der Richtige. Eine Schatztruhe unendlichen Wissens. Sarabanda ist eine Nganga von Ogun, dem Herrn der Wälder und des Eisens. Und er ist Besitzer der Schlüssel zur Himmelspforte, die ja auch aus Eisen sind. Deswegen ist Sarabanda kein authentischer Palo Monte, sondern eine kreolische Mischform. Verstehst du? Nein. Mit der Nganga, die sich in einem Eisentopf unter Zugabe gewisser Ingredienzien materialisiert, erreicht man einen Verstorbenen und bewegt ihn dazu, Sklave eines Lebenden zu werden und das zu tun, was ihm der Lebende befiehlt. Die Nganga bedeutet Macht und wird fast immer benutzt, um Böses zu tun, um Feinde zu vernichten. Und hier, dieses Symbol. Was hat das mit einer Nganga zu tun? Das ist das Symbol, das immer auf den Boden des Eisentopfes geritzt wird, indem man einen Nganga gibt. Es ist der Sitz der Willensstärke, der Firmeza, die Basis von allem anderen, was sich in dem Topf befindet. Und stimmt es, dass man menschliche Knochen in die Ngangas gibt? Wie willst du den Toten sonst erreichen? Die Nganga enthält tausend Dinge. Aber immer müssen menschliche Knochen dabei sein. Am besten der Kopf, die Kiumba. Weil dort die bösen Gedanken, der Wahnsinn, der Hass und der Ehrgeiz sitzen. Muss der Herr der Nganga den Toten kennen? Wenn man sich einen Toten aussucht, den man kennt, ist das natürlich besser. Aber das ist eher selten der Fall. Die Leute gehen auf den Friedhof und öffnen das nächstbeste Grab. Oder kaufen die Knochen direkt vom Totengräber. Die Kiumba eines Chinesen, dachte meine eigene Kiumba, ist nur schwer zu besorgen. An den Finger eines Chinesen zu kommen, ist leichter. Hör zu, Manolo. Das mit Lung Kong Kun Sol und San Fang Gong, das war wohl eine Sackgasse. Petrus' abgehackter Finger könnte für eine Nganga hergehalten haben. Eine was? Einen... Ich erklär's dir später. Aber ich glaube, wir kommen der Sache auf die Spur. Naja, wenn du das so sagst... Recherchier du doch bitte mal das mit dem Wettbüro, das letztes Jahr aufgeflogen ist. Ich gehe noch mal zum Tatort. Jetzt? Und warum? Vielleicht finde ich noch irgendeinen Hinweis. Ich habe das Gefühl, dass dieser ganze Hexensabbat dazu dient, etwas zu verdecken. Knochen toter Chinesen gibt's auf dem Friedhof so viel man will. Nein, dazu braucht man doch keinen armen alten Mann samt Hund zu erdrosseln. Stimmt. Und auch die Nganga-Geschichte ist nichts als ein Ablenkungsmanöver, wenn du mich fragst. Und Pedro Quang wurde aus einem sehr viel konkreteren Motiv ermordet. Gedankenversunken lief ich durch das Chinesenviertel. Mir taten die unglücklichen, brutal entwurzelten Menschen leid. Sie hatten das Meer überquert, um Hunger und Elend zu entkommen und den autoritären Herrschern, und waren hineingeraten in etwas, was ebenso grausam war. Verachtung, Unverständnis, Einsamkeit. Alles, was ich in dem Zimmer sah, zeugte von Verwahrlosung als Resultat dieser Einsamkeit. Und die Einsamkeit von Pedro Quang schien mir eine eigene Verlassenheit zu sein. Warum hat man dich umgebracht, alter Chinese? War das dein Tau? Bist du aus China zurückgekommen, um in dieser stinkenden Höhle zu sterben? Und einen Finger für eine Nganga herzugeben? Das ist so. Das ist doch... Oh! Du wieder? Was ist los mit dir? Bist ganz gelb im Gesicht. Ich wechsle gern mehrmals am Tag die Hautfarbe. Ach, setz dich, Kabuchon. Sieh dir das Papier mal an. Habe ich bei Pedro gefunden. Seltsam. Ja, das sagst du dauernd. Was steht auf dem Scheißpapier? Li Mei Tang. Ein Name. Sonst nichts? Li Mei Tang. Dritte links, sechste rechts. Baum. Ist das alles? Ist alles. Und was bedeutet das, Alter? Ich bin Chinese, nicht Hellseher. Wenn es auf Chinesisch geschrieben ist, ist es von einem Chinesen geschrieben. Stimmt. Für einen anderen Chinesen. Chinesen sind rätselhaft. Ja, zu rätselhaft für meinen Geschmack. Ja. Schau mal, was sie mit mir gemacht haben. Damit ich nicht einem eurer Rätsel auf die Spur komme. Ui, was ist das, Kunde? Man hat mir eins draufgegeben, damit ich dieses Papier nicht finde bei Pedro. Ich muss den Kerl suchen, der mich niedergeschlagen hat. Das ist bestimmt derselbe, der Pedro Quang ermordet hat. Und ich bin mir sicher, dass er ihn umgebracht hat, weil er wissen wollte, was auf dem Zettel da steht. Der Finger, den man Pedro abgeschnitten hat, war sozusagen ein Kollateralschaden. Cola, was? Na, vergiss es. Junge, du siehst aus, als hätte man dich aus der Mülltonne gezogen. Nein, hab nur im Bett eines Chinesen gelegen. Besser, ich erzähl's dir nicht, Chef. Das sehe ich anders. Besser, du erzählst es mir haarklein. Was zum Henker hat das zu bedeuten? Hast du mit einem Chinesen geschlafen? Ich glaube, ich muss da was klarstellen. Während ich dem Major alles erzählte, fühlte ich, dass endlich Ordnung in meine Gedanken kam und dass ich dem Kopf oder dem Schwanz der Schlange ganz langsam näher kam. Ein dunkler Schatten der Vergangenheit schwebte über dem Tod des Chinesen. Davon war ich mittlerweile überzeugt. Aber ich hielt es für besser, auf diesen noch sehr nebulösen Anfangsverdacht vorerst nicht weiter einzugehen, und war erleichtert, als der Major noch einmal die Drogengeschichte abklopfte. Du bist dir also nicht sicher, ob der Ermordete irgendetwas mit dem Kokain zu tun hatte, das im Viertel zirkuliert? Zurzeit nicht. Aber warum fragst du, Alter? Jeder kommt irgendwann auf dieses Kokain im Chinesenviertel zu sprechen. Was ich dir hier sage, ist vertraulich. Wenn jemand erfährt, dass ich mit dir darüber gesprochen habe, machen Sie mich fertig, klar? Klar wie der Kaffee, den du mir heute noch nicht angeboten hast. Ist das klar? Ja, ist klar. Zurzeit läuft eine verdeckte Ermittlung in Sachen Kokainhandel hier in Kuba. Ziemlich große Sache. Wenn dein Toter nichts mit dem Drogenhandel im Chinesenviertel zu tun hat, vergiss die Drogen. Und wenn es eine Verbindung zwischen dem Kokain und dem Toten gibt? Dann lass alles stehen und liegen und komm so schnell wie möglich zu mir, bevor du was anderes unternimmst. Ist das klar? So klar wie der Kaffee, den raus du mir heute noch... und geh endlich duschen! Was wollte der Major? Nichts. Und, was gibt's Neues? Hier. März letzten Jahres hat ein Polizist bei einer Routinekontrolle einen Typ erwischt, der mehrere Bettlisten bei sich hatte. Bei der folgenden Razzia in dem Bettbüro gingen 3 Drahtzieher ins Netz, aber mehr als die Wetteinsätze vom Tag fand sich nicht. Aber der Kopf der Bande, ein gewisser Amancio Valdez, erlitt einen Herzinfarkt und starb 3 Tage nach seiner Festnahme. Die anderen beiden sagten aus, Amancio habe das gesamte Geld verwaltet. Es kam zum Prozess und die beiden Drahtzieher gingen wegen illegalen Glücksspiels für 2 Jahre in den Bau. Mhm. Aber von dem Geld ist kein Centavo jemals aufgetaucht. Ach. Als man die Drahtzieher aus dem Verkehr gezogen hatte, tauchten andere auf und das Glücksspiel ging munter weiter. Ja, soweit die Geschichte. Und jetzt kann man spekulieren, Pedro... Huang ist nach China gereist, als das Theater losging, und als Amancio Valdez gestorben war, kam er zurück. Ein bisschen viel Zufall, nicht wahr? Die 2 sitzen immer noch? Positiv. Und ihre Familien haben die in der letzten Zeit auffallend viel Geld ausgegeben? Negativ. Gibt es eine Verbindung zu Drogen? 2 Marihuana-Zigaretten. Ach, Gott sei Dank, na vergiss es. Hat man sonst noch was über Amancio Valdez rausgekriegt? Wieder positiv. Bis 1959 hat er eine Spielhölle im Chinesenviertel getarnt als Wäscherei. Reiner Zufall, wenn Pedro Quang da gearbeitet haben sollte, oder? Hast du das auch recherchiert? Also, wenn du jetzt wieder positiv sagst, hau ich dir eine rein. Also, ja, er hat 30 Jahre da gearbeitet, bis er in Rente ging. Und jetzt kommt das Beste. Laut Gerichtsarzt hat Pedro Quang einen Schlaganfall erlitten und erst danach wurde er aufgehängt. Was? Sieht aus, als wollten sie ihn gar nicht umbringen, aber dann ist er aus den Latschen gekippt und sie haben gemeint, es wäre besser, ihn ein für alle Mal zum Schweigen zu bringen. Na klar. Sie wollten ihn weder umbringen, noch ihm einen Finger abhacken. Der Alte war der Weg, um an Amancios Geld zu kommen. Und was weiß man noch über Pedro Quang? Fast nichts. Soweit bekannt, hatte er keine Kinder, war nie verheiratet und hatte keine Verwandten in Kuba. Aber er wollte jemandem eine Nachricht hinterlassen. Was für eine Nachricht, Conny? Die hier. Der Weg zu Pedros Geld, das möglicherweise das von Amancio ist, wird auf diesem Zettel beschrieben. Manolo, ich lade dich zum Essen ein. Wenn du mir sagst, was Li Mei Tang, 3. links, 6. rechts, Baum bedeutet. Sieht aus wie eine Wegbeschreibung. Ein Baum gibt. Und da ist ein Weg, der nach links abbiegt. Und ein zweiter Weg. Und es hat was mit einem zu tun, der Li Mei Tang heißt. Nie. Friedhof vielleicht? Du bist ein Genie. Manolo, hol den Wagen. Wir fahren noch mal zu Juan Xion. Wie einsam die Toten sind. Nicht wahr, Juan? Nicht alle Tote, Kunde. Li Mei Tang ist bestimmt nicht allein. Das Grab eines Chinesen ist ein schlechtes Versteck. Die Leute glauben, ihr bestattet eure Toten mit Schmuck und Geld. Und noch schlimmer, die Geisterbeschwörer sagen, dass sich die Knochen von Chinesen am besten für einen Ganga eignen. Sag ich doch. Chinesen sind gut für alles. Sogar für kubanische Hexerei. Ah, hier liegt er also. Okay. Wir öffnen das Grab. Wir sollten auch da unter dem Baum suchen. Schließlich wurde er in der Beschreibung ja erwähnt. Da kann ich graben. Sollte sich in dem verwahrlosten Grab auf dem chinesischen Friedhof neben ein paar Knochen und ausgeträumten Träumen tatsächlich dieses wertvolle Geheimnis befinden, das offenbar so wertvoll war, dass es einen Menschen das Leben gekostet hatte? Nur eins schien mir bisher klar. Wer es fertiggebracht hatte, Pedro Quang aufzuhängen und so zu verstümmeln, muss gewusst haben, dass der Alte etwas mit dem Wettbüro zu tun gehabt hatte. Aber warum hatte man mich niedergeschlagen? Vielleicht aus reiner Vorsicht? Verarschen lassen wollte ich mich jedenfalls nicht. Na endlich, Kunde. Hier. Schau mal. Boah. Die Kiumba ist also schon in einer Nganga gelandet. Schau dir das an. Hier unterm Baum. Eine ganze Kiste voll Schmuck. Ringe, Armbänder, Ketten. Und Goldmünzen. Dieser verbuddelte Schatz hat den alten Pedro das Leben gekostet. Du hast mich gesucht? Wo zum Teufel hast du gesteckt? Halst mir einen toten Chinesen auf und weg bist du? Ich habe mich an unsere Abmachung gehalten. Ich habe mit meinem Vater gesprochen und ihn gebeten, dir zu helfen. Und ich habe... Was riecht denn da so gut? Kommt das aus der Tüte da, oder? Bist du das? Ich wollte mit dir frühstücken. Ah, also der Kaffee ist schon fertig. Ich zieh mir nur schnell Ach, was lass an. Mal. Setz dich an. Diese Frau. Ganz allmählich fand ich die Sprache wieder. Und wir gingen beim Frühstück die chinesischen Abenteuer der letzten Tage durch. Und ich vermute... Der alte Pedro hat an einen bestimmten chinesischen Empfänger gedacht. Deshalb hat er die Wegbeschreibung auf Chinesisch verfasst. Naheliegend. Aber da ist noch was, Patricia. Ich hatte gleich das Gefühl, dass dein Vater was weiß, das er mir verschweigt. Etwas, das sehr wichtig sein könnte. Und woran denkst du dabei? Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass dein Vater Pedro Kwong besser kannte, als er zugibt. Und dass sein Freund Francisco, dein Pate, ihn ebenfalls kannte. Und zwar sehr gut. Naja, ich möchte dir für das danken, was du tust. Mein Vater, weißt du, ich weiß nicht, ob er der beste Vater der Welt ist, aber ich kann mir keinen besseren wünschen. Die Familie war immer das Wichtigste für ihn. Wegen der Familie in China ist er nach Kuba gegangen, um hier sein Glück zu suchen. Und wegen der Familie, die er hier gegründet hat, hat er sein Leben lang wie ein Tier geschuftet. Und ich... Oh, komm, ist schon gut. Ja, es gibt da so viel... Bitte, bitte, Patricia, keine Tränen, komm mal her, komm mal her. Hey, Mario, sag mal, willst du mich trösten oder denkst du da an was anderes? Ich wollte dich trösten, ich schwöre es, aber... Jedes Mal, wenn ich dich sehe, muss ich an das andere denken. Immer. Und ich dachte dein Gerede, dass du unbedingt deine chinesische Mulattin flachlegen willst, wäre nur so ein dummer Spruch. Nein, darüber mache ich keine Witze. Jesus. Patricia. Wie stelle ich es an, damit der alte Juan mir sagt, was er mir nicht sagen will? Ach, Mario, ich habe keine Ahnung, was mein Vater weiß. Aber er weiß etwas. Sie wissen immer etwas. Aber sagen tun sie es nie. Na bitte komm du mir nicht auch noch so rätselhaft. Mein Vater hat dir die Geschichte von seinem Cousin Sebastian erzählt? Ja, den sie tiefgefroren ins Meer geworfen haben. Ihn und weitere 18 Chinesen. Und wenn dein Vater genug Geld gehabt hätte, wäre er auch auf dem Schiff gewesen. Ja, er und Francisco. Auf dem Schiff war nämlich auch ein Bruder meines Paten. Francisco hat den griechischen Kapitän an dem Tag gesehen, als sein Bruder mit diesem Schwein verhandelt hat. Ungefähr 12 Jahre später ist er dem Kapitän wieder begegnet. Hier, in Havanna. Er trank in einer Bar sein Bier, als wäre nichts geschehen. Inzwischen war aber bekannt geworden, was man mit den 19 Chinesen im Golf von Honduras gemacht hatte. Vermutlich hat ein Matrose es sturzbetrunken ausgeplaudert. Und so gelangte die Nachricht ins Viertel. Patricia sah mir fest in die Augen. Und ich spürte auf meinen Schultern die zentnerschwere Last einer Geschichte später Rache und brachte kein Wort mehr heraus. Als Francisco das Schwein wiedererkannte, beschloss er... sich an ihm zu rächen. Unterwegs traf er meinen Vater, rein zufällig. Und mein Vater tat nichts, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Im Gegenteil, sie machten sich gemeinsam auf die Suche nach dem Dreckskerl. Und sie fanden ihn. Patricia trank den letzten Schluck des längst kalt gewordenen Kaffees und starrte auf den Kaffeesatz in der Tasse. So als läge in diesem dunklen Fleck der Schlüssel zu dem Schicksal, das ihren Vater genau in jenem Moment auf die Straße des Viertels geführt hatte. Mein Vater erzählte anschließend alles meiner Mutter. Und auch sie bewahrte das Geheimnis. 30 Jahre später, kurz vor ihrem Tod, hat sie mir dann alles anvertraut. Damals nahm man an, dass der Grieche bei einer Kneipenschlägerei erstochen worden war. Die schreckliche Tat schweißte die beiden total zusammen. Darum wurde Francisco Chu mein Pate und darum ist Panchita das Patenkind meines Vaters. So ist das also. Ach, die Vergangenheit ist vergangen. Tu einfach so, als hätte es sie nie gegeben. Löse den Fall Pedro Kuang Mayo. Conde, dein Gesicht sieht so merkwürdig aus, irgendwie rosig. Der dicke Contreras, Leiter der Abteilung für Devisenvergehen, drückte mir lachend die Hand mit der geballten Kraft seiner 265 Pfund. Guter Fick am Morgen, was? Komm, erzähl mal. Was gibt's? Ein toter Chinese ist hinter mir her, Digga. Ja, ich kenne da einen guten Babalao. Der vertreibt Tote und lästige Geister. Der ist gut. Hat sogar Klienten aus dem Ausland. Hör auf mit dem Scheiß. Ich bin schlecht drauf. Bietest du mir gar keinen Kaffee an? Weißt du nicht, dass die da oben die Zuteilung gekürzt haben? Ich krieg keinen Kaffee mehr. Aber damit du siehst, dass ich dich mag... Oh, der ist ja heiß. Tja, mein Junge. Major Rangel lässt immer was bringen, wenn bei ihm Kaffee gekocht wird. Der kriegt nämlich nach wie vor seine Ration. Alles eine Frage der Hierarchie in Kuba. Also, wo drückt der Schuh? Ich möchte dich bitten, mir einen Informanten zu überlassen. Jemand, der über alles Bescheid weiß, was im Chinesenviertel so läuft. Hier, schau mal, was man gestern mit mir gemacht hat. Oh. Die haben ja richtig zugeschlagen. Ich gebe dir den besten Spitzel, den ich im Chinesenviertel habe. El Nara war 30 Jahre alt, von denen er 12 im Knast gesessen hatte. Zuerst ein Raubüberfall, dann illegaler Devisenhandel. Und dabei war er dem dicken Contreras in die Hände gefallen. Der hatte ihn so lange weich gekocht, bis er gezähmt war und eine Strafverkürzung durchgesetzt. Gegen gewisse Dienste natürlich. Dein Freund Contreras schickt mich. Was? Kenn ich nicht. Soll ich nochmal laut sagen? Dein Freund Contreras! Ja, ja, in Ordnung. Kommen Sie rein. Danke. Wenn einer rauskriegt, dass ich Sie mit Informationen versorge, gehe ich direkt ab in den Himmel. Ist Ihnen das klar? Kann ich mir vorstellen, obwohl ich nicht sicher bin, ob du in den Himmel kommst. Aber ich muss unbedingt mit dir reden. Und was wollen Sie von mir? Hast du was von einem Chinesen gehört, den man aufgehängt hat? 3 Straßen von hier. Ja, klar. Hier spricht sich alles rum. Und was erzählt man sich im Viertel darüber? Och, nur, dass man ihn stranguliert hat. Ich glaube, das war eher ein Kollateralschaden. Was? Sie haben was gesucht, aber anscheinend nicht gefunden. Hatte der Tote was mit dem Kokain zu tun, das hier im Viertel rumgeistert? Glaube ich nicht. Hier kriegt man nur noch Marihuana. Koks ist schon vor einer Weile wieder verschwunden. Nein, das ist im Moment zu heiß. Die Leute sagen, dass der Chinese die Knete von Amancio hatte, dem Bettkönig. Ist da was dran? Was weiß ich? Los, erzähl mir, was hier im Viertel geredet. Freunde zu haben, ist besser als einen. Naja, vor einem Monat habe ich sowas gehört. Dass der alte Pedro Amancios Kohle hätte. Aha, und von wem hast du das gehört? Naja, da stand das ganze Pack vom Viertel zusammen. Haben sich allein zur Brust genommen. Och Gott, da wird viel Scheiß geredet. Einer hat sogar gesagt, dass er sich die Kohle holen will. Nara, wer hat das gesagt? Komm! Panchito. Aber der hat Stuss erzählt. Ich glaube, der hatte sich eine Tüte reingezogen. Panchito Chu. Genau der. Aber der ist ein Schwätzer. Der redet immer so einen Schrott, damit die Leute Angst vor ihm kriegen. Allmählich begann ich, das ganze Ausmaß der Sache zu begreifen, zu der mich Patricia mit ihrer Hartnäckigkeit gedrängt hatte. Sie hatte fest darauf gesetzt, dass ich den Fall übernehmen würde. Und vielleicht war das Frühstück mit Rundum-Service nur ein Teil eines geschickten Planes gewesen. Vielleicht wollte sie mich nur dazu veranlassen, etwas zu vertuschen, anstatt es aufzudecken, und setzte dazu ihre Waffen ein. Alle verfügbaren Waffen. Wie ist es gelaufen? In dem Viertel wurde Rom erzählt, dass Pedro Quang das Geld von Amancio geerbt hatte oder zumindest wusste, wo es sich befand. Und ein gewisser Panchito Chu hat sich sehr interessiert an dem Geld des Alten gezeigt. Außerdem ist er Palero und kennt bestimmt das Sarabanda-Symbol. Und dieser Panchito Chu ist, du ahnst es, Der Sohn von Francisco Chu. Und es wäre kein Zufall, wenn der Schatten der Riesenkatze, den wir in der Gesellschaft Lung Kong Kun Sol gesehen haben, der von Panchito Chu war, oder? Ich glaube, der Spaß mit dem Symbol auf Pedro Quangs Brust und dem abgeschnittenen Finger wird ihm teuer zu stehen kommen. Lass überprüfen, ob einer der Fingerabdrücke aus Pedro Quangs Zimmer mit denen auf dem Bambustäfelchen übereinstimmt, das mir Francisco überlassen hat. Sag bloß, du meinst Francisco. Ich meine gar nichts. Aber wenn die von Panchito dabei sind, braucht er gar nicht mehr zu singen. Fingerabdrücken an dem Strick hinterließ, mit dem er den Alten aufgeknüpft hat. Wir sollen ihm noch danken, wenn wir ihn geschnappt haben. Ich bleib hier. Du stellst dich auf die andere Seite. Wenn du ihn rauskommen siehst, gibst du mir ein Zeichen. Ja. Ich schnapp ihn mir. Du sicherst die andere Richtung. Ja. Keine Chance, sich nochmal in eine Katze zu verwandeln, was? Stehen bleiben, Polizei! Mach keinen Scheiß und lass den Dolch fallen. Na komm doch her und nimm ihn mir weg. Du sollst den Dolch fallen lassen, habe ich gesagt. Komm, ich habe schon Ärger genug. Lass den Dolch fallen. Na, was ist denn los, hä? Hast du Angst? Lass den scheiß Dolch fallen, verdammt nochmal! Ich hatte einfach aufgehört zu denken. Panchito heulte auf wie ein Hund und stürzte zu Boden. Es war das zweite Mal in meiner ganzen Polizistenlaufbahn, dass ich auf einen Menschen geschossen hatte. Scheiße, Conde, du bist ja nicht ganz dicht. Und wenn du mich getroffen hättest und nicht diesen Irren? Dann hätten sie dir einen Orden verliehen. Das Arschloch da hat mir gestern fast den Kopf eingeschlagen und gerade wollte er mit dem Dolch nach mir werfen. Was hat er nun davon, der Blödmann? Und? Ach, mach dir keine Sorgen. Die Kugel hat kaum seine Haut geritzt und keinen Knochen verletzt. Ein Glück. Nachdem die Wunde versorgt war, habe ich Panchito mit den Fingerabdrücken konfrontiert. Da hat er sofort alles gestanden. Der Alte sei umgekippt, sagt er. Ihm unter den Händen weggestorben. Panchito hat gar nicht gemerkt, dass der Alte nur ohnmächtig war. So nervös war er. Er hat ihn kurzerhand am Deckenbalken aufgehängt. Er schwört, dass es in dem Zimmer außer irgendwelchem unnützen Kram nichts gab und er nichts mitgenommen hat. Na klar, manches Geld hatte sich ja in Juwelen verwandelt und die lagen auf dem Friedhof. Da ist ihm das mit dem Sarabanda-Symbol eingefallen. Wir sollten an ein Ritual oder einen Racheakt denken und nicht an Amancios Geld. Ja, hier, Conde, die Akte. Und die Fingerabdrücke auf dem Bambustäfelchen von San Fancon? Sind auch in der Akte. Oh ja. Mir gedacht. Manolo, bitte bringen die Akte gleich selbst zum Major nachher. Ich möchte noch mal zu Juan. Ach, hast du was von Patricia gehört? Sie hat in der Verwaltung Bescheid gesagt, dass sie in einem Fall unterwegs ist. Na, vergiss es. Ich glaube, ich weiß, warum sie nicht auftaucht. Ach ja, sag Major Angel, dass der Mord an Pedro Quang nichts mit Drogengeschäften zu tun hat und dass der Fall abgeschlossen ist. Hin. Juan Chon bog in die Avenida Sanya ein, in Richtung Chinesenviertel. Ich hielt einen Abstand von 50 Metern und kam mir ziemlich mies dabei vor, ihn zu beschatten. Ich hatte kein Recht, sein Privatleben auszuspionieren. Gehst du gerne spazieren, Conde? Am liebsten hätte ich die Erde angefleht, mich zu verschlingen, mitten im Chinesenviertel. Juan... Also, es ist nämlich so, dass du eigentlich... Ach, verdammt, ich wollte mit dir reden und da sah ich dich aus dem Haus kommen. Ich habe mich gewundert und dann bin ich dir hinterhergegangen. Gehen ist gute Gymnastik. Ja, das sagen alle. Ich wollte dir was sagen. Willst du zu deinem Freund? Juan nickte und sah zur Gesellschaft Lung Kong Kun Sol hin. Ich bin ihm eine Unterredung schuldig, nicht wahr? Ja. Ihr beide werdet viel miteinander zu besprechen haben. Verstehst du jetzt, Konde, warum ich mich nicht einmischen wollte? Ein Chinese darf einem anderen Chinesen kein Unglück bringen. Manchito ist wie ein Sohn für mich. Du hast nichts getan, was das Schicksal nicht ohnehin besorgt hätte. Dich trifft keine Schuld an dem, was Franziskos Sohn getan hat. Nicht Schuld, Conde. Es geht um Schmerz und um Scham. Panchito hat seinen Landsmann wegen Geld getötet und auch Scham kann töten. Ich verstehe schon. Ja, red mit ihm. Hör mal, Juan, ich wollte mit dir sprechen, weil es da etwas gibt, das ich bisher niemandem erzählt habe und auch nicht erzählen werde. Aber dir muss ich es sagen. Was, Conde? Francisco wusste von Pedros Geld und die Wegbeschreibung auf dem Friedhof war ganz sicher für ihn bestimmt. Ich bin mir sehr sicher, dass Francisco seinem Sohn von diesem Geld und von der Beschreibung erzählt hat. Und damit begann die ganze Scheiße. Warum glaubst du das? Weil er Pedros Freund war, weil er Chinesisch lesen kann, weil er Panchitos Vater ist und weil in Pedros Zimmer die Fingerabdrücke von Francisco gefunden worden sind. Er wusste, was sein Sohn vorhatte. Und du sagst, du hast mit niemandem darüber gesprochen? Nein, nicht mal mit Patricia. Danke, Conde. Hier, da ist das Bambustäfelchen drin. Sag Francisco, ich gebe ihm das zurück, damit nicht San Fan Kongs Fluch über mich kommt. War eine gute Erfahrung, mit dir zusammenzuarbeiten, Juan. Man kann viel von dir lernen. Ja? Und was? Na, zum Beispiel, dass man die Schlange am Schwanz packen muss. Der Schwanz der Schlange von Leonardo Padura, aus dem kubanischen Spanisch von Hans-Joachim Hartstein. Bearbeitung Barbara Engelmann. Die Rollen und ihre Darsteller: Mario Conde, Udo Wachtfeitel, Manolo, Tim Seifi, Juan, Horst Sachtleben, Francisco, Ralf Wolter, Patricia, Claudia Urbschat-Minges, Rangel, Helmut Stange. In weiteren Rollen: Mario Irek, Oliver Mallison, Tommy Pieper, Götz Argus, Murali Perumal und Sebastian Hofmüller. Technische Realisation Jochen Schäfter und Monika Folger. Regieassistenz Jasmin Schäffler. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie Ursula Schregel.